Der Schacht zu den wunderlichen drei Köpfen in Zinnwald. In Graupen betrieben einst drei Brüder als Eigenlehne eine ausgiebige Zeche und gelangten dadurch zunehmend Reichtum. Das plötzliche Verschwinden des Erzgangs erforderte aber hohe, jedoch ergebnislose Aufwendungen, sodass der erworbene Reichtum schnell dahinschwand. Da erschien allen drei Brüdern im Traume der Berggeist und forderte sie auf, die zwecklose Mühe aufzugeben und gegen Mitternacht zu wandern. Reiche Ausbeute würde ihnen daselbst beschieden sein. Sie befolgten den Rat und zogen alsbald los. Als sie einige Stunden gegangen waren, fanden sie im dichten Wald zu Tage stehenden Zwitter. Sie stritten hin und her, ob dies wohl schon der rechte Platz zum Einschlagen wäre oder ob sie weiter wandern sollen. Als sie sich nicht schlüssig werden konnten, erschien der Berggeist als Berggnom und sprach nur: Ihr seid aber doch drei wunderliche Köpfe. Daraufhin verschwand er wieder. Die Brüder wussten nun, was sie zu tun hatten. Sie schlugen an dieser Stelle ein und hatten reiche Ausbeute. Den Einschlag nannten sie zu den drei Wunderköpfen. Es war der erste Schacht im Zinnwalder Bergrevier und wurde später nur der Köpfenschacht genannt. Diese drei Männer sollen der Sage nach die Gründer von Zinnwald gewesen sein. Und da sich wegen des großen Zinnreichtums bald weitere Bergleute einfanden. Sie nannten ihre Siedlung den Zinnwald, weil der gesamte Wald reich an Zinn war.